theme tonight, discipleship. Wir wollen in unser Thema heute am einsteigen. Das ist Jüngerschaft oder Nachfolge. Ich möchte euch ein Bild von einem Mann zeigen und bin gespannt, ob ihr ihn erkennt. Okay, do you know this man? Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. He died at 39 years old. Am erst 39 Jahre alt. He was hanged, he was executed. Er wurde also exekutiert, er wurde gehängt. And Himmler himself gave the order to execute him. Und Hitler selbst hat diesen Befehl Himmler. Yeah, he gave the order himself to execute him. Er hat selbst den Befehl erteilt, At 28 years old, he was banned from the university. Als er 28 war, wurde er von der Universität verwiesen. Because he was teaching the Bible so zealously. Weil er mit so viel Eifer aus der Bibel gelehrt hat. He was thrown out. Oder unterrichtet hat. Er wurde also hinausgeworfen. He became part of the underground movement against Hitler. Und wurde Teil der Untergrundbewegung gegen Hitler. As Hitler was building up momentum before the war began. Und als Hitler so Schwung holte, bevor es eben zum Kriegsausbruch kam. His life was endangered. War sein Leben in Gefahr. Bonhoeffer's. And they took him to America to get him out of there. Und sie haben ihn nach Amerika gebracht, um ihn eben in Sicherheit zu bringen. Then he decided to go back to England. Er hat sich aber entschieden, zurückzukehren nach Europa, and nach England. Made this decision against all the counsel of his friends. Und hat diese Entscheidung gegen jeden Ratschlag seiner Freunde to move back to Germany. Gemacht und ist dann sogar zurück nach Deutschland. And he was interrogated. Und er wurde befragt, verhört. By the Gestapo. Von der Gestapo. And he stood firm. Und ist wirklich festgestanden. And it says that When everyone thought Nazi Germany would win the war, und als jeder dachte, dass das Nazi Regime den Krieg gewinnen würde, he was leading a resistance, hat er eine Widerstandsbewegung angeführt, with all of his heart, aus ganzem Herzen. Then he was arrested, und dann wurde er auch verhaftet. Then him and his brother and his brother-in-law. Dann waren eben er, sein Bruder und sein Schwager and his sister were arrested. Und auch seine Schwester, die wurden alle verhaftet. And just a month or so before the end of the war. Und es war nur ein Monat vor Kriegsende. April 9th, 1948. Am 9. April 1945. He was hanged. Wurde er eben gehängt. And also his brother and his brother-in-law were executed. Und auch sein Bruder und auch sein Schwager wurden auch and he writes something here. Und er schreibt in einem Buch. This is the book. Folgendes. This is his a book called The Cost of Discipleship. Und das ist ein Buch von ihm, eben die Kosten Nachfolge. Der Nachfolge. Ja. This is our theme tonight, The Cost of Discipleship. Und das ist auch unser Thema für heute Abend. Now he writes this from prison. Und er schreibt das aus dem Gefängnis. He says, I am sure of God's hand. Er sagt, ich bin mir sicher der Hand Gottes. And guidance. Und seiner Führung. You must never doubt that I am thankful and glad to go the way which I am being led. Du darfst nie daran zweifeln, dass ich dankbar und froh bin, den Weg zu gehen, den ich geführt werde. My past life is abundantly full of God's mercy. Meine Vergangenheit ist voll von der Gnade Gottes. And above all sin, und über jede Sünde, stands the forgiving love, über jeder Sünde steht die vergebende Liebe of the crucified. Des Gekreuzigten. And he writes this book, and it was read by theologians all over the world. Und er schreibt dieses Buch und ist von vielen Theologen weltweit gelesen worden. He so impressed the prison guards. Und er hat einen solchen Eindruck auf die Wärter gemacht in diesem Gefängnis. That they were taking his papers, what he was writing, out of the prison for him. Dass sie angefangen haben, seine Manuskripte aus dem Gefängnis rauszuschmuggeln. And they apologized to him for having to lock him in his cell at night. Und haben sich bei ihm entschuldigt dafür, dass sie ihn am Abend immer in die Zelle sperren mussten. The cost of discipleship. Die Kosten der Nachfolge. This is our theme tonight. Und das ist das Thema für heute Abend. Let's pray. Wir wollen beten. Lord, bless these thoughts to our hearts. Herr, segne diese Gedanken für unsere Herzen. Let them change our lives forever. Lass sie unsere Herzen, unser Leben verändern für immer. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. This is the third in the series. Das ist das dritte Thema in einer Serie. The first is the freedom of discipleship. Das erste Thema war die Freiheit der Nachfolge. And the truth sets us free. Und die Wahrheit setzt uns frei, macht uns frei. Discipleship is a process of becoming like Jesus. Jüngerschaft oder Nachfolge ist ein Prozess, so wie Jesus zu werden. A process. Ein Prozess. If you continue in my word, wenn du in meinem Wort bleibst, you are truly my disciples. Dann seid ihr wahrhaft meine Jünger. It's a process. Das ist ein Prozess. We got to continue. Man muss weitergehen. Number two, he said in John 8:32. Und in Johannes 8:32 sagte. He said the truth will set you free. Sagte, dass die Wahrheit euch frei machen wird. And the truth is. Und die Wahrheit ist. That it's not us, but him. Dass es nicht wir sind, sondern es ist er. The truth is that discipleship is not what we produce. Die Wahrheit ist, dass Jüngerschaft nicht das ist, was wir hervorbringen. It's what he produces. Es ist das, was er tut. So the yoke is easy and the burden is light. Und deswegen ist das Joch sanft und die Last leicht. And Bonhoeffer says. Und Bonhoeffer hat gesagt. That the burden becomes grievous. Dass die Last also wirklich bedrückend wird. Only when we resist Christ. Nur dann, wenn wir Christus widerstehen. Second principle. Das zweite Prinzip. Obedience brings intimacy. Gehorsam bringt Nähe. If you continue in my, if you keep my commandments. Wenn du meine Gebote hältst. You will abide in my love. Dann wirst du in meiner Liebe bleiben. The essence of the commandments of Christ is love. Und der Kern der Gebote Jesu ist die Liebe. Bonhoeffer says that the commandments bring healing. Bonhoeffer schreibt, dass die Gebote Heilung bringen. Encouragement. Ermutigung. And strength. Und Stärke. He says that discipleship is a joy. Er sagt, dass Jüngerschaft eine Freude ist. Now tonight's principle is this. Und das Prinzip für heute Abend ist folgendes. Comprehending the cost zu verstehen, die Kosten zu verstehen, of our salvation, die Kosten unserer Erlösung zu verstehen, brings what? Bringt was? What does it bring? Oder if free, was? If the truth brings freedom, wenn die Wahrheit Freiheit bringt, if obedience brings intimacy, und wenn Gehorsam Nähe bringt, comprehending the cost of our salvation, den Kosten unserer Erlösung zu verstehen, produces what in our lives? Bringt dann was hervor in unserem Leben? It's 1 Corinthians 1:18. Und es ist 1. Korinther 1, Vers 18. The preaching of the cross is foolishness. Die Botschaft vom Kreuz ist Torheit. To those who are perishing, denen, die verloren gehen. But to us who believe, aber uns, die wir glauben, to us who are being saved, uns, die wir gerettet sind, and it's in the present active, und das ist also in einer Aktivform des Präsens, to us who are being saved, also uns, die wir gerettet werden, it is the power of God. Ist es eine Macht Gottes. Now we're being saved. We were saved from the penalty of sin. Wir wurden von der Strafe der Sünde when we gave our hearts to the erlöst, Lord, errettet, als wir unsere Herzen dem Herrn gegeben haben. But we are constantly being saved from the power of sin. Aber wir werden ständig von der Macht der Sünde errettet. As we continue in the process of discipleship. Wenn wir fortfahren in diesem Prozess der Jüngerschaft. Comprehending the cost of our salvation, die Kosten der Erlösung zu verstehen, brings power into our hearts, bringt eine Macht in unser Herz, into our lives, und in unser Leben. The preaching of the cross is the power of God. Die Predigt vom Kreuz ist eine Macht Gottes für uns. So I want to bring out four things tonight. Und so möchte ich vier Dinge hervorheben heute. What it cost God to bring us home. Was hat es Gott gekostet, uns heimzuholen? Number two. Zweitens. What comprehending the cost gives us the power to do. Was uns das Verständnis des Kreuzes an Macht bringt, das zu tun, was wir tun. Number three, what it will cost us to be a disciple. Drittens, was es uns kosten wird, ein Jünger zu sein. And number four, how can we measure how much we comprehend the cost? Wie können wir ermessen, wie viel wir von dem Preis begriffen haben? The price of our salvation. Der Preis unserer Erlösung. How can we know that we're comprehending the cross? Wie können wir wissen, dass wir das wirklich verstehen, was das Kreuz gekostet hat? Okay, let's start with the first point. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. What it cost God to bring us home. Was hat es Gott gekostet, uns heimzuholen? 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1. Korinther 6 Vers 19 says, we were bought with a price. Wir wurden mit einem Preis erkauft. Therefore glorify God in your body. Daher verherrlicht Gott, preist Gott mit eurem Leib. And we could say that to the degree that we comprehend the price that was paid for us. Und wir können sagen, zu dem Maß, in dem wir das verstehen, was dieser Preis war, uns loszukaufen. To that degree we will glorify God with our body. In dem Ausmaß werden wir auch Gott mit unserem Körper verherrlichen, mit unserem Leben. Now Peter wrote in chapter 1 of 1 Peter. Petrus hat geschrieben im ersten Petrusbrief. We were not bought with silver or gold. Ja, wir wurden nicht erkauft mit Silber und Gold. We were bought with the precious blood of Christ. Sondern wir wurden mit dem kostbaren Blut Jesu erkauft. In Acts chapter 20, und Apostelgeschichte 20, it says that this was God's own blood. Dort steht, dass es Gottes eigenes Blut war. Now when we look at the Passion, that movie, The Passion of the Christ. Und wenn wir uns diesen Film anschauen, die Passion. What a brutal movie. Was für ein brutaler Film das doch war. But if it really was the way Isaiah portrayed it, aber wenn es wirklich so war, so wie das auch Jesaja beschrieben hat, and the way that historians describe a crucifixion, und so wie es auch Historiker beschreiben, wie so eine Kreuzigung the abgelaufen movie ist, would surely have to be put in the category of horror. Dann muss dieser Film sicher in die Kategorie Horrorfilm eingestuft werden. Now Isaiah chapter 52 verse 14. Jesaja 52, 15 says that Jesus was beaten beyond human recognition. Dort steht, dass Jesus geschlagen wurde über das hinaus, dass man ihn noch erkennen konnte. Didn't even know who he was. Man konnte nicht mal mehr sehen, wer das war. Josh McDowell and other historians bring out the point about the crucifixion. Josh McDowell und andere bringen folgenden Punkt noch hervor. That the worst part of the crucifixion, dass der schlimmste Teil der Kreuzigung, was not as bad as it was to have the nails through your hands. Und so schlimm wie es war, dass man Nägel durch Hände oder Handgelenke and durchschlug. As bad as it was to have the nails through your feet. Und so schlimm wie es war, mit Nägeln an den Füßen durchbohrt zu the werden. The worst part of being crucified. Das schlimmste an einer Kreuzigung was this constant battle not to suffocate. War dieser furchtbare Kampf, nicht zu ersticken. It was this unbelievable torture. Und diese unglaubliche Qual, die damit verbunden you're nailed war. Through the feet, du bist an den Füßen angenagelt. And you're hanging there. Und du hängst dort. And you can't breathe. Und du kannst aber nicht atmen. The only way to breathe now, die einzige Möglichkeit, Luft zu bekommen, is to push on the nails that are driven through your nerves. Ist eben aufzustehen mit deinen Beinen und diesen Druck auf die Nägel zu erhöhen. So you have to decide what is worse. Und du musst jetzt ständig entscheiden, was schlimmer ist. Suffocate, zu ersticken, or push off the nail. Oder sich da abstoßen. And it was just this constant. This and pain shooting through the legs every time you do this. Und jedes Mal, wenn man das macht, einfach dieser Schmerz, der durch den ganzen Körper durchschießt. And the hands pivoting off the nails. Und die Hände, die sich so verdrehen as bei diesen Bewegungen, wenn man down and up and down auf und runter bewegt. For 6 hours. 6 Stunden lang. The cost of our salvation. Die Kosten unserer Erlösung. It cost God everything. Es hat Gott alles gekostet. He gave it all. Er hat alles gegeben. He did not hold back. Er hat nichts zurückgehalten. He gave everything to bring us home. Er hat alles gegeben, um uns heimzuholen. And in the garden, Jesus saw this. Und im Garten Gethsemane hat Jesus das gesehen. He saw what he had to go through. Und er hat gesehen, das, was er durchmachen musste. This is why he sweat and he bled through his sweat. Und deswegen hat er nicht nur geschwitzt, sondern auch Blut geschwitzt in seinem Schweiß. The passion began for him in the garden. Das Leiden hat schon in der Nacht begonnen in diesem Garten. And he prayed, Father, not my will, but thy will be done. Und er hat gebetet, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Now why is it that people who see the passion of the Christ, warum ist es jetzt so, dass Menschen, die Passion Christi they can sehen, weep through the whole movie, dass sie den ganzen Film hindurch weinen on können Sunday night, und am Sonntagabend and on Monday morning, also am Sonntagabend und am Montag in der Früh they just live like they always lived. Leben sie einfach so, wie sie immer it gelebt had haben. No effect on them. Es hatte keine Auswirkung it auf didn't sie. Touch the heart. Es hat nicht das Herz berührt. It just hit the emotion like another movie would. Es hat einfach nur die Emotionen getroffen, so wie andere Filme auch. We'll come to that. Da kommen wir noch second drauf point. Der zweite Punkt: What does comprehending the cost give us power to do? Welche Macht erhalten wir, wenn wir das verstehen, was das Kreuz gekostet this hat? This is our principle tonight. Comprehending the cost gives us power. Verstehen, die Kosten des Kreuzes verstehen, verleiht uns Macht. To do what? Um was zu tun? To obey God from the heart. Nämlich die Macht, Gott vom Herzen zu gehorchen. It gives us the power to obey God from the heart. Es gibt uns die Macht, Gott von Herzen zu gehorchen. If we comprehend what happened on that cross, wenn wir verstehen, was dort am Kreuz passiert ist, our hearts should melt. Dann sollten unsere Herzen schmelzen. If they don't melt, wenn sie nicht schmelzen, we didn't get it. Dann haben wir es nicht verstanden. We just didn't get it. Dann haben wir es einfach nicht kapiert. It's not registering. Es wird nicht abgelegt. What happened on that cross was so powerful. Was dort am Kreuz passiert ist, war so mächtig. If we can comprehend it, dass wenn wir es verstehen können, it will give us the power to obey God from the heart. Dann wird es uns eine Kraft geben, die es ermöglicht, von Herzen Gott zu gehorchen. In two areas. In zwei Bereichen. Number one. Der erste ist the power to admit our sin and repent. Die Kraft, unsere Sünde zuzugeben und Buße zu tun. Number two, die zweite the power to admit God is right. Die Kraft zuzugeben, dass Gott recht hat. And yield my will. Und seinen Willen, meinen Willen seinem unterzuordnen. To repent. Buße zu tun. To yield my will. Und meinen Willen unterzuordnen. We'll come back to this. Da kommen wir auch noch darauf zurück. What does it cost us to be a disciple? Was sind die Kosten für uns, ein Jünger zu sein? A very high price. Ein sehr hoher Preis. And here it is. Und hier ist I put this in the Google yesterday. Ich habe das gestern in Google eingegeben. I put comprehending the cross. Ich habe eingegeben, das Kreuz verstehen oder begreifen. I thought, what'll come up? So one article came up. Und da kam ein Artikel. And this is what the writer said. Und das ist das, was der Schreiber gesagt hat. As Christians, we must never lose sight of the true meaning of the crucifixion. Als Christen dürfen wir nie vergessen, nie die wahre Bedeutung des Kreuzes. It reminds us that the grace that we stand in didn't come cheap. Sie erinnert uns immer daran, dass die Gnade, in der wir stehen, nicht billig war. This is what Bonhoeffer writes about. Und das ist auch das, worüber Bonhoeffer schreibt. He writes about a cheap grace. Er schreibt über billige Gnade. And cheap grace means that I have received salvation. Und billige Gnade bedeutet, dass ich die Erlösung angenommen habe. But I don't walk as a disciple. Aber ich gehe nicht als Jünger. It's a cheap grace. Es ist billige Gnade. It did not affect my life. Sie hat nicht mein Leben beeinflusst. Cheap grace means I look at the cross. Billige Gnade bedeutet, ich schaue auf das Kreuz. I can watch the passion of the Christ. Ich kann mir die Passion Christi anschauen. And it does not affect my life the next day. Und am nächsten Tag hat es keine Auswirkung auf mein Leben. He says this. Und er sagt Folgendes. Jesus Christ paid a huge price for our salvation. Jesus Christus hat einen unglaublichen, riesigen Preis für unsere Erlösung bezahlt. Now listen to this. All it will cost us is alles, was es uns kosten wird, ist two things. Zwei Dinge. And he's absolutely correct here. Und er hat wirklich vollkommen recht. It'll cost us our pride. Es kostet uns unseren Stolz. And it will cost us our self-will. Und es kostet uns unseren Eigenwillen. Wow. Can I pay the price? Die Frage ist, kann ich den Preis bezahlen? The natural man will never pay that price. Der natürliche Mensch wird diesen Preis niemals bezahlen. Unless you comprehend the cross. Wenn man das Kreuz nicht begreift. And when you comprehend the cross, und wenn du das Kreuz begreifst, your pride is melted. Dann wird dein Stolz zerschmolzen. And your will is molded. Und dein Wille wird geformt. Your heart is melted and your will is molded. Dein Herz wird geschmolzen und dein Wille wird geformt. So what keeps us from comprehending the cross? Also was hält uns davon ab, das Kreuz zu verstehen? What keeps us from comprehending the cost of our salvation? Was hält uns ab zu verstehen, was die Erlösung gekostet hat? Those two things. Diese zwei Dinge. Pride. Stolz. And self-will. Und Eigenwille. Now it's interesting that they are the opposite of what Jesus said he was in Matthew 11. Es ist interessant, dass diese zwei Dinge das Gegenteil von dem sind, was Jesus in Matthäus 7 über sich selbst sagt. 11. Come unto me. Kommt zu mir. I am meek and humble of heart. Ich bin demütig und sanftmütig von Herzen. He's not proud. Er ist nicht stolz. And he's not self-willed. Und er hat nicht einen Willen aus sich selbst heraus. He's humble. Er ist demütig. And he's meek. und sanftmütig. Meekness is exactly the opposite of being self-willed. Sanftmut ist genau das Gegenteil von dem, was es bedeutet, seinen eigenen Willen auszuüben. Now what was the greatest act of humility that Jesus ever did? Was war der größte Akt der Demut, den Jesus hier getan hat? He took his sin upon us. He took our sin upon himself. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. His greatest act of humility. Das war wirklich der größte Akt. And he was humiliated on the cross. Und er wurde verspottet, gedemütigt dort am Kreuz. When people are crucified, they are naked. Wenn Leute gekreuzigt wurden, waren sie nackt. And when they are in shock, und wenn sie dann in einen Schock eintreten, all the fluids start to come out. Dann fangen einfach alle Flüssigkeiten an, from the back, von from hinten, the front, von vorne. So he's urinating. Also uriniert er da. He's got diarrhea. Und hat Durchfall. I mean, it's just an unbelievable humiliation. Es ist einfach eine unglaubliche Demütigung, das Ganze. And the scripture says that he didn't care. Und die Schrift sagt, dass ihm das nichts bedeutet hat. Because he wanted to bring us home. Weil er uns nach Hause bringen wollte. If this doesn't touch our heart, wenn das nicht unser Herz berührt, then nothing will. Dann wird es nichts tun. And it's pride and self-will, es ist Stolz und Eigenwille, that blind us, die uns verblenden, from comprehending the cost of our salvation. Die das verblenden, was die Kosten unserer Erlösung waren. But it actually works in a circle. Aber es ist eigentlich ein Kreislauf. Because if I can comprehend a little bit of it, denn wenn ich nur ein bisschen davon verstehe, despite my pride and my self-will, abgesehen jetzt von meinem Stolz und meinem Eigenwillen, it actually produces humility and meekness in me. Dann bewirkt das eigentlich Demut und Sanftmut in mir. The cross, das Kreuz bewirkt das. Empowers me. Gibt mir dann die Macht, die Fähigkeit, comprehending zu verstehen, the cross, das Kreuz zu verstehen, melts my heart, das Kreuz schmilzt mein Herz, and it begins to work humility, und beginnt Demut zu bewirken. Jesus was crucified for us as our sin. Jesus wurde für uns gekreuzigt für unsere Sünden. What is our greatest act of humility? Und was ist aber unser größter Akt der Demut? But to confess our sin. Es ist doch das, dass wir unsere Sünden bekennen. Admit your guilt and confess your sin. Gib deine Schuld zu und bekenne deine Sünde. And receive mercy. Und empfange Gnade. Receiving mercy is so humbling. Barmherzigkeit zu empfangen ist so demütigend. You just get tired of it. You say, God, kill me or something. I just can't stand myself. Dass man irgendwann müde wird davon. Dass man sagt, Gott, töte mich einfach. Ich halte das nicht mehr aus. Martin Luther used to stick his hand in fires and burn himself and whip himself. Martin Luther hat seine Hand in die Flamme gehalten und sich gegeißelt. Anything but get more mercy. Alles getan, um mehr Barmherzigkeit zu empfangen. Until he grasped it. Bis er verstanden hat. Wow, the just live by faith. Dass es einfach darum geht, im Glauben zu leben. When we receive mercy, wenn wir Gnade empfangen, it is humbling. Dann ist das demütigend. And a lot of people get tired of it. Und viele Leute wird das mit der Zeit zu viel. You know why? Wisst ihr warum? Because they're proud. Weil sie stolz sind. They don't want to receive any more mercy. Sie wollen nicht weiter Gnade empfangen. Look, God, I've tried this for 2 years. Sagen, Gott, ich habe das jetzt 2 Jahre lang probiert. I did the mercy thing for 2 years. Ich habe das mit der Barmherzigkeit jetzt 2 Jahre and lang I'm gemacht. Still struggling. Und ich kämpfe immer noch. I quit. Ich höre jetzt auf. Fine. Then quit. Okay, dann hör auf. You quit because you were proud. Du hörst aber nur auf, weil du stolz bist. I allowed that weakness. Und ich lasse diese Schwäche zu. So you'd have to come for mercy. Damit du eben kommst, um die Barmherzigkeit I allowed zu empfangen. Struggle. Ich erlasse diesen Kampf zu, so you'd have to come for mercy. Damit du immer wieder kommst, um Barmherzigkeit zu empfangen. I wanted to work humility in your life. Weil ich möchte, dass das Demut in deinem Leben bewirkt. But aber you wouldn't die to your pride. Du würdest deinem Stolz nie sterben. Bonhoeffer says, Bonhoeffer schreibt, Jesus bids us come and die. Jesus bittet uns, komm und stirb. Dying to our pride. Stirb deinem Stolz. What a process. What a process. Und was für ein Prozess ist das? Second thing, he bids us die to our self-will. Zweitens, er lädt uns ein, unserem Eigenwillen zu sterben. The greatest act of meekness by Jesus. Der größte Akt der Sanftmut, die Jesus gemacht hat. Was when he saw what he had to go through. War, als er das gesehen hat, was er durchmachen musste. And I think it was Jonathan Edwards put it like this. Und ich glaube, Jonathan Edwards hat das so ausgedrückt. He says, in the garden, when Jesus turned to the Father. Er hat gesagt, in diesem Garten, als Jesus sich dem Vater zuwandte. To be comforted by heaven. Um vom ganzen Himmel getröstet zu werden. Hell was opened up to him. Dann wurde die Hölle vor ihm ausgebreitet. And he was horrified. Und er war wirklich geschockt. He was horrified. Also zu Tode erschrocken. And he was so horrified that he sweat blood. Und er war so erschrocken, dass er Blut schwitzte. And he said in the garden, I am sorrowful even unto death. Und er hat gesagt im Garten, ich leide selbst bis zum Tod. But looking at what he was to experience. Aber das anzuschauen, was er durchmachen what musste. We could never we will never comprehend. Etwas, was wir nie verstehen werden. He was going to take on himself the sins of all mankind for all of history. Er würde an die Sünden, die Sünde aller Menschen auf sich nehmen. And be punished by God for it. Und von Gott dafür bestraft werden. And he saw it before him. Und er hat das vor sich gesehen. It was like the most fiery furnace you could imagine. Und das war wirklich der feurigste Pfuhl, den man sich nur vorstellen and kann. And he was horrified. Und er war wirklich geschockt. And looking into this. Und das ansehend. He said, "Not my will." Hat er gesagt, aber nicht mein Wille. I don't want to go in there. Ich will da nicht durch. I am horrified. Ich habe Angst. I am sweating blood. Ich schwitze Blut. I am so afraid. Ich habe so Angst. Not my will. Aber nicht mein Wille. Thy will be done. Dein Wille geschehe. That's meekness. Das ist and he Sanftmut. Stepped into the wrath of God und er ist on our behalf. In diesen Zorn Gottes eingetreten um unseretwillen. All he's asking us. Das Einzige, das, worum er uns bittet, to yoke up with him, ist, dass wir uns unter ein Joch mit ihm stellen, comprehend the cost, verstehen, was es bedeutet hat, and let it gekostet hat, humility and meekness into our lives. Und Demut und Sanftmut in unserem Leben bewirken lassen. Now, how can we measure whether we're comprehending the cross? Wie können wir das also jetzt messen, ob wir das verstehen, was das Kreuz gekostet hat? Ask yourself. Frag dich folgende Frage. How quick are you, wie schnell bist du dabei, to admit you're wrong, zuzugeben, dass du Unrecht hast and to repent. Und Buße zu tun? How long do you fight for? Wie lange kämpfst du damit? How long will you argue with somebody? Wie lange argumentierst du mit jemand anderem? You know you're wrong. Wo du schon weißt, dass du im Unrecht how long bist. Will you fight? Wie lange kämpfst du dagegen? A day, an? 2 days, a week? Einen Tag, zwei Tage, a year, eine Woche oder three vielleicht ein years, Jahr, ten drei years? Jahre, zehn Jahre? How long will you fight before you say? Wie lange kämpfst du, bevor du zugibst? Yeah, you're right. I repent. Okay, du hast recht. Es tut mir leid. How quick does it take you to repent? Wie schnell also wie lange brauchst du, um Buße number zu tun? Und zweitens, how long does it take you to admit that God is right? Wie lange brauchst du, um zuzugeben, dass Gott im Recht ist? And say, not my will, but thine be done. Und aussprichst Gott nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. You like somebody. Du magst jemanden. You think, wow, she's a nice girl. Und denkst, hey, die ist aber she nett. She likes me, I like her. Sie mag mich, ich mag sie. How long will it take? Wie lange brauchst du? Before you say, bevor Father, du sagst, Vater, she's beautiful. Sie ist wunderschön. Not my will. Aber nicht mein Wille. But thine be done. Dein Wille geschehe. And from the heart. Und das vom Herzen. And plead with God. Und Gott wirklich bitten. God, I'm so attracted to this person Gott, and they like me. Ich bin so hingezogen zu dieser Person und sie mag mich. Father, I beg you. Vater, ich bitte dich, if this is not your will, wenn das nicht dein Wille ist, protect me. Dann beschütz mich. Show me something. Zeig mir etwas. Throw up a red flag. Zeig eine rote or, Flagge. How long will it take us to do that? Oder wie lange brauchen wir, bis wir I've zu dem heard Punkt people kommen? Say this. Yeah, I had a guy in Bible college. Und ich hatte einen Burschen im Bible College. And he said to me, I was the head of the dormitory. Und ich war der Heimleiter. And he was Schüler, one of the guys. And I was in my desk and. Und ich war da bei meinem Schreibtisch. And he says, "Hey Rob, I'm getting married." Und er sagt, Rob, ich werde heiraten. I said, "To who?" Ich sagte, wen? He says, "To this girl." Und er sagte zu diesem Mädchen, I said, from where? Woher? He said, I met her uptown at the pizzeria. Ich habe sie in der Stadt getroffen, in der Pizzeria. I said, is she a believer? Und ich habe gefragt, ist sie gläubig? He says, no, but I'm working on it. Er sagt, nein, aber ich arbeite daran. And before I could say another word, und bevor ich noch etwas sagen konnte, he said, I already asked God and God said yes. Ich habe Gott schon gefragt und er hat ja gesagt. And what he was telling me is, mind your own business. Und was er mir eigentlich sagen wollte, ist, kümmere dich um deine Angelegenheiten. I will do what I want to do. Ich werde das tun, was ich tun möchte. Well, he married her. Und er hat sie geheiratet. I was at the wedding. Und ich war auch bei der Hochzeit dabei. They were divorced within 6 months. Nach 6 Monaten ließen sie sich wieder scheiden. And the funny thing was that she beat him to like us. She just beat the snot out of this guy. She was a strong girl. Komische war, sie war ein recht kräftiges Mädchen und sie hat ihn wirklich and he divorced grün und blau her geschlagen. Because she beat him so und much. Und er hat sich scheiden lassen, weil sie ihn so viel geschlagen hat. Like, you can say one thing but not mean it in the heart. Man kann eine Sache sagen, aber sie nicht im Herzen this meinen. This is why I said comprehending the cross. Und deswegen sage ich zu verstehen, das Kreuz zu verstehen. Empowers us to obey from the heart. Gibt uns die Kraft von Herzen gehorsam zu sein. Romans 6:17. Römer 6 Vers 17. Now I'll just close with this. Und mit folgendem möchte ich schließen. You remember the story of the prodigal son. Ihr erinnert euch an die Geschichte des verlorenen Sohnes. In Luke 15. In Lukas Kapitel 15. But it's not the lost son. Aber es geht nicht um den Sohn, der verloren ist. It's the lost sons. Es geht um die Söhne. The younger son was the self-willed son. Der jüngere Sohn war der mit dem Eigenwillen. The older son was the obedient son. Der ältere Sohn war der gehorsame Sohn. Who was proud. Der stolz war. But they were both lost. Aber sie waren beide verloren. Now when the younger brother comes back, als nun der jüngere wieder zurückkommt, after he took his portion and spent everything, nachdem er sein Erbteil empfangen hatte und that, alles ausgegeben hatte, now the older brother got 2/3 because he got a double portion. Also der ältere bekam 2/3 des Erbes, weil er eben älter war. So 1/3 of everything the father owned is gone. Also 1/3 des gesamten Besitzes war verjubelt worden. Now the brother comes home, und jetzt kommt der Bruder nach Hause, and the father kills the fatted calf. Und der Vater schlachtet das Mastkalb. Which means that you never kill the fatted calf. Und ich meine, das Mastkalb schlachtet man nie. The fatted calf is saved for the most. It's like for a wedding you save the fatted calf for. Das hebt man auf für eine Hochzeit oder ähnliches. And he kills the fatted calf for this kid. Und er lässt es schlachten für diesen Burschen. And the older brother finds out about it. Und der Ältere findet das dann heraus. And he's ripping mad. Und er ist wirklich wütend darüber. You know why he's mad? Wisst ihr, warum er wütend ist? Because it was his money. Weil es sein Geld war. Now the younger brother comes home and he's being accepted back into the family. Der Jüngere kommt nach Hause und wird wieder aufgenommen in die Familie. Wait a minute, I obeyed you my whole life. Aber ich habe dir jetzt mein ganzes Leben lang gehorcht. You didn't even ask me if you could kill the calf. Du hast mich nicht einmal gefragt, ob das Kalb geschlachtet that werden dürfe. That calf belongs to me when you're dead, Dad. Das Kalb, falls du sterben solltest, gehört doch mir. I mean, basically everything here is mine. Also letztlich, alles, was hier ist, ist jetzt meins. Now little bro comes back, und jetzt kommt der kleine Bruder wieder. Right back in the family. Und ist gleich wieder in der Familie. Do you know what the issue was? Und wisst ihr, worum es da ging? The issue was that it was going to cost the older brother a lot to bring the younger brother home. Die Sache war die, dass sein Bruder heimkehrt, den Älteren viel kosten würde. And he didn't want to pay it. Und er wollte das nicht bezahlen. That was his stuff. Es war sein Eigentum. It was his stuff. Now watch this. I was listening to a preacher from New York City. Ich habe einen Prediger zugehört, einen New Yorker Prediger. Tim Keller. And he said this. Und er hat Folgendes gesagt. About the prodigal, the older brother. Über den älteren Bruder hat er Folgendes gesagt. Now see if you can understand this. I didn't get it the first time. Und schaut mal, ob ihr das verstehen könnt. Ich habe es beim ersten Mal nicht verstanden. And you won't either. Und ihr auch nicht. When Pharisees sin. Wenn Pharisäer sündigen, that's religiously proud people, also religiös stolze Menschen, they repent. Dann tun sie Buße. When Christians sin, wenn Christen sündigen, they repent. Dann tun sie Buße. But, aber Christians also repent, Christen tun auch Buße, for the reason they did good. Für den Grund, für die Motivation, aus der sie Gutes getan haben. Do you get it? They also repent for the reason they did good. Sie tun auch Buße für die Ursache dessen, warum sie Gutes getan This haben. Is the older brother. Das ist der ältere Bruder. The older brother never disobeyed the father. Der ältere hat dem seinem Vater nie immer gehorcht. He never had a reason to repent. Er hatte nie einen Grund, Buße zu tun. Except for one. Bis auf einen. The selfish reason he obeyed. Der selbstsüchtige Grund, aus dem er heraus gehorsam war. He obeyed his father for one reason. Er war seinem Vater aus einem Grund gehorsam. Because he knew everything the father had Weil er would wusste, be his. Dass alles, was dem Vater gehört, einmal ihm gehört It wurde. Was the smart thing to do for a very selfish man. Es war das Kluge, das ein sehr kluger, also ein sehr selbstsüchtiger Mann tun würde. And his heart is revealed in his attitude toward the younger brother. Und sein Herz wird aber offenbar in seiner Einstellung, die er seinem jüngeren Bruder gegenüber hatte. How many of us repent? Wie viele von uns tun Buße? For the reason, for the false reason of doing good. Wegen der falschen Motivation, aus der wir Gutes tun. Wow, you think, wow, who can stand? Ich meine, wer kann dann noch bestehen? Exactly. So praise the Lord for the cross. Also preisen wir den Herrn für das Kreuz. Now I'll just close with this. What should the older brother have done? Was hätte der ältere Bruder tun sollen? He should have saw the grief of his father. Er hätte den Schmerz seines Vaters sehen sollen. And said to his father. Und zu seinem Vater sagen. Father, I can't take your grief anymore. Vater, ich halte einfach deinen Schmerz nicht mehr aus. You're just sad every day. Du bist einfach jeden Tag nur traurig. I know how much you love me, brother. Und ich weiß, wie sehr du ihn liebst, mein I love Bruder. Him too. Ich liebe ihn auch. I'm gonna go look for him. Ich werde es gehen und ihn suchen. And I will look and look and look until I find him. Und ich werde so lange nach ihm suchen, bis ich ihn gefunden and no habe. Matter what it costs me to bring him home. Und egal, was es mich kosten sollte, ja, ihn zu finden und nach Hause zu bringen, I will pay the price. Ich werde diesen Preis bezahlen. That's the message Jesus was talking about. Das ist die Botschaft, die Jesus rüberbringen He didn't wollte. Preach that message to sinners. Er hat nicht dieses Gleichnis gebracht und Sündern gepredigt. He preached it to the Pharisees. Er hat es den Pharisäern erzählt. Because Jesus is the older brother, weil Jesus der ältere Bruder who didn't ist, go to the next town, der nicht in die nächste Stadt to gegangen look for ist, his brother, um seinen Bruder zu suchen. He came from heaven to earth, er ist vom Himmel zur Erde gekommen, to find us, um uns zu finden and to pay the highest price, und den höchsten Preis bezahlt, so that he could bring us home. Damit er uns nach Hause bringen kann. And when he looked in the garden into the pit of hell, und wie er da in diesem Garten Gethsemane wirklich die Hölle vor sich offen gesehen and the hat, wrath of God that he would have to bear, und den Zorn Gottes, den er ertragen wird, it was so horrible that he would sweat blood, musste, dann hat ihn das wirklich so berührt, dass er Blut geschwitzt he was hat. Thinking of you and me. In diesem Augenblick hat er an dich und an mich and gedacht. He stepped right into it. Und ist dort direkt eingetreten. Now, if that doesn't melt your heart, wenn das dein Herz nicht zum Schmelzen and melt your pride, und deinen Stolz mit dazu, you cannot be a disciple. Dann kannst du kein Jünger sein. But if it does, aber wenn es das doch tut, then you can be. Dann kannst du es. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you tonight, danke heute Abend for sending Jesus. Dafür, dass du Jesus gesandt hast. Who are we? Wer sind wir? We become so proud, wir sind so stolz geworden, of being obedient, in unserem Gehorsam. And then we become so proud of being humble. Und andere sind vielleicht so stolz darüber, dass sie demütig sind. And we're just like this continual onion being unskinned. Und es ist so wie eine Zwiebel einfach, die immer wieder geschält wird. And the longer we're a Christian, it seems. Und je länger wir Christen sind, the more wickedness we see in our hearts. Desto mehr Bosheit sehen wir in unserem Herzen. And yet you love us so much. Und trotzdem liebst du uns so sehr. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. And you've never received Jesus in your life. Und du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen. He loves you. Er liebt dich. Just pray, God, forgive me. Bete einfach, Gott, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. And receive me as your child. Und nimm mich an als dein Kind. Bring me home. Bring mich heim. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. Take away my pride. Nimm meinen Stolz von mir. And my self-will. Und meinen Eigenwillen. I pray. Ich bete. Let's just take a moment before the Lord. Wir wollen uns einfach einen Augenblick nehmen vor dem Herrn. Just ask yourself. Und frag dich. How long does it take? Wie lange brauchst du? To say, God, I'm sorry. Um zu sagen, Gott, es tut mir leid. I'm wrong. Ich bin im Unrecht. And how long does it take? Und wie lange brauchst du? To say, God, um zu sagen, Gott, not my will, nicht mein Wille, but your will be done. Sondern dein Wille geschehe.